WDR 5. Neugier genügt. Eine Bushaltestelle im Zentrum Jerusalems. Die Männer tragen schwarze Hüte und Anzüge, unter deren Rockschößen die Gebetsfäden aus weißem Garn heraushängen. Die Frauen haben ihr Haar unter Kopftüchern und Perücken versteckt, lange Röcke und weite Oberteile verbergen ihre Figur. Der Bus mit der Nummer 49A hält, ein öffentlicher Bus der Firma Egged, wie sie überall in Israel fahren. Die Männer drängen zur Fahrertür, die Frauen steigen hinten ein. Paare trennen sich, ein Vater bedeutet seiner Tochter, zur Hintertür zu gehen. Der Bus fährt an, doch die Männer rücken nicht durch. Es ist eng, die Krempen ihrer Hüte berühren sich fast, dabei wäre weiter hinten im Bus genug Platz. Einige haben kleine Gebetsbücher aufgeschlagen und lesen murmelnd darin, während der Bus durch die Stadt ruckelt. Ich frage einen jungen Mann, warum Männer und Frauen getrennt sitzen. Es ist eine freiwillige Sache, dass die Männer vorne sitzen und die Frauen hinten. Da ist kein Zwang, dass sie hinten in den Bus müssen. Wir sitzen hier und sie sitzen da. Es ist sittsam, getrennt zu sitzen. Also wenn eine Frau hier sitzen möchte, ist das okay? Nein, eigentlich nicht. Wir versuchen hier sittlich zu sein, gottgefällig. Sagen wir, sie sitzt hier, kein Mann wird neben ihr sitzen. Das bedeutet, dass sie 4 Sitze belegt. Also wird man sie wahrscheinlich bitten, nach hinten zu gehen. Da ist doch nichts dabei. Der Bus 49A verbindet den Stadtteil Meir Shearim, das ultraorthodoxe Herz Jerusalems, mit der Siedlung Neve Yaakov, die ebenfalls von Ultraorthodoxen dominiert wird. In der Nähe des Bereichs, in dem die Männer sind, sitzt eine junge Frau mit schwarzer Perücke und langem Rock. Verträumt schaut sie aus dem Fenster hinaus, der Platz neben ihr ist frei. Ein Mann mittleren Alters kommt auf sie zu, schwarze Robe, dichter rötlicher Bart. Er spricht leise mit ihr, woraufhin sie aufsteht und in den hinteren Teil des Busses geht. Lächelnd winkt mich der Mann herbei und fordert mich auf, neben ihm Platz zu nehmen. Ich frage ihn, was er zu der Frau gesagt hat. Ich habe sie gefragt, ob sie mir einen Gefallen tun und sich dort rübersetzen könnte. Dort, wo es mehr Sitzplätze für Frauen gibt, weil hier kein Platz mehr ist. Wir versuchen ein wenig mehr heilig zu sein als die übrige Gesellschaft. Manchmal sind Frauen sehr attraktiv und wenn sie neben Männern sitzen, kann das zu schlimmen Dingen führen. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann und möchte das auch bleiben. Ich bin mir sicher, dass sie genauso denkt. Oft kommt es zu bösen Neigungen, wenn Menschen zu nah neben dem anderen Geschlecht sitzen. Man flirtet. Deswegen versuchen wir ein wenig sittsamer zu sein, ein wenig anständiger. Natürlich würde ich das nicht erzwingen. Ich habe sie um einen Gefallen gebeten und sie meinte, natürlich. Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Einen Widerspruch zu demokratischen Werten sieht er in den getrenntgeschlechtlichen Bussen nicht. Wie alles andere auch, sollte das durch Wahlen geregelt werden. Dieser Bus fährt zu einer religiösen Wohngegend. Sicherlich wäre die Mehrheit der Männer und Frauen dafür. Man will neben jemandem sitzen, mit dem man reden kann. Wenn die Person das gleiche Geschlecht hat, ist es praktischer. Wir haben mehr gemeinsam. Also wenn es eine Wohngegend mit überwiegend religiösen Bewohnern ist, sollten wir dann nicht ihre Bedürfnisse respektieren? In Israel gibt es derzeit 50 sogenannte Mehadrin-Busse, extra koschere Busse, in denen Männer und Frauen getrennt voneinander sitzen. Der oberste Gerichtshof in Israel hat entschieden, dass es keine offiziell getrennt geschlechtlichen Busse geben darf. Doch de facto fahren sie weiter auf den Straßen. Immer wieder werden in diesen Bussen Frauen, die sich weigern, hinten zu sitzen, beleidigt oder sogar körperlich angegriffen. Und selbst vielen ultraorthodoxen Frauen gehen die Mehadrin-Busse zu weit. Sehr viele ultraorthodoxe Frauen rufen an und erzählen, wie erniedrigend es ist, hinten in den Bus einzusteigen. Wie lächerlich es ist, zusammen mit deinem Mann Bus zu fahren und dein Mann muss nach vorne gehen und du nach hinten. Sie sagen, dass sie das nicht wollen, dass sie gegen diese Extremisten sind. Ruth Kami ist Menschenrechtsanwältin beim Israeli Religious Action Center, einer Nichtregierungsorganisation in Jerusalem. Gerade schreibt sie für die Vereinten Nationen einen Bericht über das Thema Frauenrechte in Israel. Einen sehr langen Bericht, betont sie und lächelt müde. Denn an immer mehr Orten in Israel müssen die Frauen Wege gehen, die von den Männern getrennt sind. In dem neuen Bericht, den wir gerade fertigstellen, kann man sehen, wie sehr es zugenommen hat. Und es geht nicht nur um Geschlechtertrennung, sondern auch um Ausschluss. Es passiert in Krankenhäusern, Postämtern und in Flugzeugen. Zahlreiche offizielle Veranstaltungen von Städten und Kommunen sind betroffen. Von den Verwaltungen, besonders der Verwaltung von Jerusalem, wird einfach angenommen, dass die Leute Geschlechtertrennung wollen, wenn es sich um ein religiöses Publikum handelt. Das Phänomen weitet sich aus, auf den Straßen, bei den Eingängen. Sogar auf dem Friedhof werden Männer und Frauen getrennt. Es gab einen Fall, da wollte eine Frau eine Abschiedsrede für ihren Vater halten. Der Rabbi sagte, lassen Sie mich das vorlesen. Und die Frau sagte, was wollen Sie lesen, lieber Papa? The Rabbi said, let me, I'll read it. And she said, what are you gonna read, dear daddy? Alte gegen neue Welt. An kaum einem anderen Ort in Israel prallen sie aufeinander wie im Zentrum Jerusalems. Cafés, Boutiquen, Nachtclubs gibt es dort. Doch nur wenige hundert Meter vom Rathaus entfernt leben ultraorthodoxe Juden wie im 19. Jahrhundert. Haredi nennen sich die Ultraorthodoxen selbst, die, die vor Gott zittern. Verhuschte Jünglinge in Gehröcken und Strumpfhosen hasten über die Straßen, zwirbeln nervös ihre Schläfenlocken, schon junge Männer haben lange Bärte. Fernsehen oder gar Internet gibt es hier nicht. Einzige Ausnahme, Mobiltelefone, in die selbst weißbärtige Rabbis lautstark hineinsprechen. This is where the segregation started, right over here, and it was all the way into the street. Hier begann die Geschlechtertrennung, genau dort drüben. Hier wurden die Straßenseiten aufgeteilt, nach Männern und Frauen. Auf dieser Seite der Straße war ein Zaun, 1,80 Meter hoch, mit Stoff behangen, der führte die Straße runter. Rachel Azaria fällt hier auf. Das gelockte schwarze Haar liegt offen auf ihren Schultern, der Hosenanzug betont ihre zierliche Figur. Ein paar Männer mit wehenden Schläfenlocken und Pelzmützen auf dem Kopf eilen gesenkten Blickes an uns vorbei. Bis vor wenigen Wochen war Rachel Azaria Stadträtin in Jerusalem, bis zu den Ereignissen rund um das jüdische Erntedankfest. Es gab Wächter mit Lautsprechern und gelben T-Shirts, die den Männern und Frauen sagten, wo sie zu laufen hatten. Das war hart für die Leute hier. Wenn du auf der einen Seite der Straße gewohnt hast und eine Frau warst, konntest du nicht einfach die Straße überqueren. Du musstest ganz außen rumgehen und von der anderen Seite kommen. Das ging so für ein paar Tage, bis ich zum obersten Gerichtshof gegangen bin und dort geklagt habe. Das Gericht entschied, dass die Geschlechtertrennung illegal ist und die Zäune wurden weggenommen. Doch schon am nächsten Tag kam eine E-Mail vom Bürgermeister. Darin hieß es knapp, dass Rachel Azaria alle Aufgaben enthoben sei. Mit anderen Worten, er warf sie aus dem Stadtrat. Das war nicht leicht zu verkraften. Ich denke, er war noch wegen anderer Dinge aufgebracht. 3 Jahre lang habe ich immer wieder vor dem obersten Gericht geklagt, gegen Segregation und das Verschwinden von Frauen aus dem öffentlichen Raum. Ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde, aber die Ultraorthodoxen haben wegen meiner Kampagnen offenbar großen Druck auf ihn ausgeübt. Ich frage Rachel Azaria, ob sie mich ein Stück durch Meir Shearim begleiten möchte. Doch sie ist sichtlich angespannt und bleibt schon nach wenigen Schritten wieder stehen. Das ist keine gute Idee. Lassen Sie uns wieder rausgehen. Hier kann man nicht einfach rumlaufen. Die ganze Nachbarschaft ist voller Schilder, keine Presse. Es ist eine sehr geschlossene Gesellschaft. So ist das mit den traditionellen Gemeinschaften. Sie verändern sich, aber nur sehr langsam. Von den ultraorthodoxen Frauen wird der Wandel wohl nicht ausgehen, sagt Ruth Kami, die Menschenrechtsanwältin. Die Frauen trauen sich nicht, etwas zu sagen. Es kann sehr gefährlich sein, gegen einige Leute vorzugehen. Sie können dich körperlich angreifen, aber vor allem können sie deinen Namen missbrauchen. In dieser Gesellschaft ist der Name deiner Familie sehr wichtig. Wenn du etwas sagst, kannst du in Verruf geraten und dann wird dich vielleicht niemand mehr heiraten. Für den weltlichen Teil der israelischen Gesellschaft bleibt das Verhalten der Haredi oft undurchsichtig. Eine fremde Welt selbst für die, die sich täglich damit beschäftigen. Es gibt einige Stadtteile, in die würde ich nicht reingehen. Einmal bin ich dort gewesen. Ich war angemessen gekleidet, also mit einem langen Rock und langen Ärmeln. Ein sehr junges Kind kam auf mich zu, spuckte mich an und rief, Hure. Du stehst da und wissen Sie, ich bin Anwältin. Normalerweise habe ich viel zu sagen, aber in diesem Moment war ich sprachlos. In diesem Moment habe ich verstanden, dass dieses Kind mich als jemanden sieht, mit dem es nichts gemein hat, obwohl wir nur 5 Minuten voneinander entfernt leben. Mitten in Meir Shearim liegt das Hauptgebäude der Eder HaRedes, einer ultraorthodoxen Organisation, die unter anderem ein unabhängiges religiöses Schulsystem betreibt und mittels eines Rabbinergerichts und eines Koscher-Instituts über die Einhaltung der religiösen Vorschriften in der Gemeinschaft wacht. Hinter der Tür im dritten Stock eilen Männer von einem Raum zum nächsten. Rabbis stehen und sitzen in Gruppen zusammen. Sie beäugen mich misstrauisch, als ich eintrete. »Was wollen Sie hier?«, fragt einer barsch. »Ich möchte mit Schmuel Popenheim reden.« 20 Jahre lang war er Sprecher der Eder Haredis. Er ist einer der wenigen Haredi, die sich öffentlich äußern. Ein kräftig gebauter Mann mit weichem Händedruck. Wie sehen die Ultraorthodoxen die Debatte um die Geschlechtertrennung? Die Rolle der Frauen ist in der Tora festgelegt, lange bevor diese Welt angefangen hat, von Gleichberechtigung zu reden. Und so verhalten wir uns bis heute. Die Frau in der jüdischen Familie hat ihre Ehre. Sie ist die Königin des Hauses. Der Grund, warum Frauen keine öffentliche Rolle erhalten, hat in dieser Ehre seinen Ursprung. Die Ehre der Frau ist an den Ort gebunden, der am besten behütet und bewacht ist, das Haus. Ultraorthodoxe Frauen müssen nicht nur den Haushalt führen, sie sind auch die Ernährerin der Familie. Denn ihre Männer arbeiten meist nicht, sondern studieren an Religionsschulen die Tora. Auch diese Rollenverteilung ist Gott gegeben, sagt Schmuel Popenheim. Wir verstehen sehr gut, dass wir hier zwei verschiedene Sprachen sprechen. Wir versuchen, den idealen Juden zu schaffen, und was wir als respektvolles Verhalten gegenüber Frauen erachten, erscheint der Gesellschaft, als würden wir ihnen Schaden zufügen. Es stimmt also, dass wir ein Problem haben, aber wir sind hier nicht kompromissbereit. Was wäre, wenn es ein Gesetz gäbe, das Beschneidungen verbieten würde, weil es dem Baby wehtut? Würden wir dann etwa die Beschneidungen abschaffen? Aber wie wollen die Haredi mit dem Konflikt umgehen? Wie sehen sie die Zukunft des Landes? Schmuel Popenheim wählt seine Worte bedächtig. Ben-Gurion, der Staatsgründer, wollte einen neuen Typ Israeli erschaffen. Er wollte Mea Shearim als repräsentatives Museum erhalten, dafür, wie die Juden einmal gewesen sind. Wir haben die Zionisten mit aller Kraft bekämpft und haben gewonnen. Jetzt sind wir 1 Million und Teil dieses Landes, ob die Leute das wollen oder nicht. 1 Million Menschen, das ist keine Minderheit mehr. Eine von insgesamt 7 Millionen Israelis. Tendenz steigend, denn mit durchschnittlich 8 Kindern pro Familie ist die Geburtenrate der Ultraorthodoxen sehr viel höher als im Rest der Gesellschaft. Sie müssen nicht zum Militär, zahlen keine Steuern. Dennoch unterstützt der Staat einen Großteil der ultraorthodoxen Familien mit Sozialleistungen. In vielen Städten Israels haben sich neue ultraorthodoxe Stadtteile gebildet, so zum Beispiel in Beit Shemesh. Die Stadt liegt auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Knapp die Hälfte der 80.000 Einwohner Beit Shemesh sind ultraorthodoxe Juden, die in den vergangenen 10 Jahren zugezogen sind, in neu errichtete, wuchtige Wohnblöcke am Stadtrand. Dutzende Kräne, Baugruben und Rohbauten zeigen, diese Entwicklung wird weitergehen. An einer Hauswand mahnt ein Plakat, hoch wie ein Stockwerk, Frauen sich züchtig zu kleiden und weder Hosen noch eng anliegende Kleidung zu tragen. Hier an der Grenze zwischen der ultraorthodoxen Nachbarschaft und den restlichen Bewohnern der Stadt hat Ende des vergangenen Jahres wochenlang einer der bizarrsten Konflikte in Israel getobt. Eine Gruppe ultraorthodoxer Männer bespuckt Mädchen auf dem Schulweg, beschimpft sie als Huren, weil sie angeblich nicht züchtig genug gekleidet sind. Eltern müssen ihre Kinder auf dem Schulweg begleiten. Die Kinder sind völlig verstört. Streitpunkt ist eine Schule, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum ultraorthodoxen Stadtteil Beit Shemesh gebaut wurde. Obwohl es sich um eine religiöse Schule handelt, gehen den Ultraorthodoxen die Kleider- und Verhaltensvorschriften dort längst nicht weit genug. Das Land ist über die Attacken geschockt. Tausende Menschen demonstrieren in Beit Shemesh. Politiker wie die Oppositionsführerin Tzipi Livni nutzen die Gelegenheit, um sich in kämpferischen Reden als Hüter der Demokratie zu profilieren. Die Frauen Beit Shemeshs wollen selbst ein Zeichen setzen und organisieren einen Flashmob, um zu zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Musik dröhnt aus großen Lautsprechern. Mehr als 100 Frauen sind auf den Marktplatz geströmt, religiöse und säkulare, orthodoxe und liberale. Sie klatschen den Rhythmus mit, wirbeln und drehen sich, verwandeln das vor sich hindösende Zentrum der Stadt für eine halbe Stunde in eine Open-Air-Disco. Ich war unter den Ersten, die nach Beit Shemesh kamen. Wir lebten in Zelten und Baracken. Und jetzt, da Beit Shemesh eine große Stadt ist, schauen Sie, was wir haben. Sie lassen uns nicht mehr laufen, wo wir wollen, sagen unseren Kindern, hier darfst du laufen und hier nicht. Es ist schlimm. Ich bin wütend. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist sehr angespannt und es ist nicht mehr die Stadt, in die ich vor 15 Jahren gezogen bin. Es passierte allmählich, als mehr und mehr Ultraorthodoxe herkamen. Es ist schade, aber ich hoffe, dass, wenn wir etwas dagegen tun, uns behaupten, ein Zusammenleben möglich ist. Die Idee zu dem Flashmob hatte Miri Shalem. Sie arbeitet beim Gemeindezentrum der Stadt. In ihrer riesigen Sonnenbrille spiegeln sich die tanzenden und singenden Frauen, während sie sichtlich zufrieden am Rand steht und den anwesenden Journalisten Interviews gibt. Die Frauen wollen sich ausdrücken. Wir lassen unsere Beine sprechen. Sehen Sie, die Frauen wollen nicht nach Hause gehen. Es ist Freitag. Die meisten Frauen müssen kochen und das Schabbatessen machen. Aber sie wollen einfach nicht gehen, weil sie von innen brennen. Sie wollen ihre Gefühle ausdrücken. Doch reichen die Demonstrationen und Aktionen wirklich aus, das Problem zu lösen? Inzwischen werden Stimmen laut, die Beit Shemesh aufteilen wollen. In eine ultraorthodoxe und eine säkulare Stadt. Die Teilung der Lebensräume, vielleicht das Modell des zukünftigen Israel? Miri Shalem schüttelt energisch den Kopf. Das ist verrückt. Wenn wir anfangen, die Stadt aufzuspalten, dann werden wir anfangen zu sagen, der ist religiös, deswegen möchte ich mit ihm nicht zusammenleben, und der ist aus dem Osten, deswegen möchte ich mit ihm nicht zusammenleben, und der ist vegetarisch, deswegen möchte ich mit dem nichts zu tun haben, denn er hat eine andere Ideologie. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Wie aber wird es mit Israel weitergehen? Werden sich die Ultraorthodoxen doch auf Kompromisse mit der säkularen Gesellschaft einlassen? Oder zerbricht die Gesellschaft? Ich muss schon wegen meines Jobs optimistisch sein. Warum sollte ich sonst Menschenrechtsanwältin sein? Aber ich habe erst kürzlich eine Richterin des obersten Gerichts sagen hören, sei optimistisch, aber kein Idiot. Also ich bin Optimist, aber ich denke nicht, dass sich die Dinge von selbst richten werden. Ich denke, wenn wir die Entwicklung einfach so weiterlaufen lassen, werden wir bald an keinem guten Ort leben. Eine orthodoxe Frau hat mir gesagt, manchmal denke ich, Gott hat die nicht-ultraorthodoxen Frauen geschaffen, damit sie die Ultraorthodoxen vor ihrer Gemeinschaft retten. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.